Erster Jehoas war 7 Jahre alt, als er König wurde. Er regierte 40 Jahre lang in Jerusalem. Seine Mutter hieß Zippja. Zweiter Jehoas tat gute Dinge, die Gott gefielen. Er tat dies, solange der Priester Jojada lebte. Dritter Jojada suchte 2 Frauen für ihn aus. Jehoas bekam Söhne und Töchter. Vierter, nach einiger Zeit wollte Jehoas den Tempel von Gott wieder reparieren. Fünfter, er rief die Priester und Leviten zusammen. Er sagte, geht zu den Städten und sammelt Geld von allen Israeliten. Wir müssen den Tempel reparieren. Aber die Leviten beeilten sich nicht. Sechster, der König rief den Priester Jojada. Er fragte, warum sammeln die Leviten die Steuer nicht ein? Mose hat diese Steuer früher für das heilige Zelt befohlen. Siebter, die böse Frau Atalia und ihre Söhne hatten den Tempel zerstört. Sie gaben die heiligen Geschenke den falschen Göttern. Achter, der König befahl den Bau einer Kiste. Man stellte sie vor das Tor des Tempels. Neunter, in ganz Juda und Jerusalem wurde eine Nachricht verbreitet. Die Menschen sollten die Steuer von Mose zu Gott bringen. Zehnter, alle Anführer und das ganze Volk freuten sich darüber. Sie brachten ihr Geld und füllten die Kiste. Elfter, die Leviten brachten die Kiste oft zum König. Wenn viel Geld darin war, leerten Beamte die Kiste. So sammelten sie sehr viel Geld. Zwölfter, der König und Jojada gaben das Geld den Bauleitern. Diese bezahlten Steinmetze, Zimmerleute und Schmiede für die Arbeit am Tempel. 13. Die Handwerker arbeiteten fleißig. Sie machten den Tempel Gottes wieder stark und schön. Er sah aus wie früher. 14. Danach brachten sie das restliche Geld zum König. Sie machten daraus Schalen und Geräte aus Gold und Silber. Man brachte im Tempel immer Opfer, solange Jojada lebte. 15. Jojada wurde sehr alt und starb. Er war 130 Jahre alt, als er starb. 16. Man begrub ihn bei den Königen in der Stadt Davids. Er hatte viel Gutes für Israel und für Gott getan. 17. Nach dem Tod von Jojada kamen die Anführer von Juda zum König. Sie verbeugten sich vor ihm. Der König hörte auf sie. 18. Sie verließen den Tempel Gottes. Sie beteten Holzfiguren und andere Götter an. Gott wurde sehr zornig auf Juda und Jerusalem. 19. Gott schickte Propheten zu ihnen. Sie sollten die Menschen zurück zu Gott führen. Die Propheten warnten sie, aber niemand hörte zu. 20. Dann kam der Geist Gottes über Sacharja, den Sohn von Jojada. Er sagte, warum brecht ihr Gottes Regeln? Ihr habt Gott verlassen, deshalb verlässt er euch. 21. Die Leute machten einen Plan gegen ihn. Der König befahl es. Sie töteten Sacharja mit Steinen im Hof des Tempels. 22. König Jehoas vergaß die Hilfe von Jojada. Er ließ Jojadas Sohn töten. Sacharja sagte beim Sterben, Gott sieht das und wird mich rächen. 23. Ein Jahr später griff die Armee aus Syrien an. Sie kamen nach Juda und töteten alle Anführer. Sie schickten die Beute zu ihrem König nach Damaskus. 24. Die syrische Armee war klein. Aber Gott gab ihnen den Sieg über die große Armee von Juda. So bestrafte Gott den König Jehoas. 25. Die Syrer ließen Jehoas schwer krank zurück. Seine eigenen Diener machten einen Plan gegen ihn. Sie töteten ihn in seinem Bett. Er wurde in der Stadt Davids begraben. 26. Diese Männer töteten ihn, Sabbat und Josabat. Ihre Mütter waren Frauen aus anderen Ländern. 27. Mehr über seine Söhne und den Tempelbau steht in einem anderen Buch. Sein Sohn Amazia wurde nach ihm König.